Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 120, an Schiller. Heute habe ich 21 properzische Elegien von Knebeln erhalten. Ich werde sie sorgfältig durchgehen und was ich dabei bemerke, dem Übersetzer mitteilen. Denn da er sich so viel Mühe gegeben, so möchte wohl ohne seine Beistimmung nichts zu verändern sein. Ich wünschte, dass Sie Cotta'n ansönnen, dieses Manuskript, dessen künftiger Bogenbetrag sich leicht ausrechnen lässt, sogleich zu bezahlen. Ich habe zwar hierzu keinen unmittelbaren Anlass, aber es sieht doch gleich viel artiger aus, muntert zu fleißiger Mitarbeit auf und dient zur Verbreitung des guten Rufs der Horen. Da ein Buchhändler so oft Vorschüsse geben muss, so kann er auch wohl einmal ein Manuskript beim Empfang bezahlen. Knebel wünscht, dass sie auf dreimal gedruckt werden. Ich glaube auch, dass das die rechte Proportion ist, und so würden dadurch die drei ersten Horenstücke des künftigen Jahrs dekoriert. Ich will sorgen, dass sie zur rechten Zeit in ihren Händen sind. Haben Sie schon die abscheuliche Vorrede Stolbergs zu seinen Gesprächen gelesen? Die Blößen, die er darin gibt, sind so abgeschmackt und unleidlich, dass ich große Lust habe, dreinzufahren und ihn zu züchtigen. Es ist sehr leicht, die unsinnige Unbilligkeit dieses bornierten Volks anschaulich zu machen. Man hat dabei das vernünftige Publikum auf seiner Seite, und es gibt eine Art Kriegserklärung gegen die Halbheit, die wir nun in allen Fächern beunruhigen müssen. Durch die geheime Fehde des Verschweigens, Verrückens und Verdruckens, die sie gegen uns führt, hat sie lange verdient, dass ihrer nun auch in Ehren und zwar in der Kontinuation gedacht werde. Bei meinen wissenschaftlichen Arbeiten, die ich nach und nach zusammenstelle, finde ich es doppelt nötig und nicht zu umgehen. Ich denke gegen Rezensenten, Journalisten, Magazinsammler und Kompendienschreiber sehr frank zu Werke zu gehen und mich darüber in einer Vor- oder Nachrede gegen das Publikum unbewunden zu erklären und besonders in diesem Falle keinem seine Renitenz und Retizenz passieren zu lassen. Was sagen Sie zum Beispiel dazu, dass Lichtenberg, mit dem ich in Briefwechsel über die bekannten optischen Dinge und übrigens in einem ganz leidlichen Verhältnis stehe, in seiner neuen Ausgabe von Erxlebens Compendio meiner Versuche auch nicht einmal erwähnt, da man doch gerade nur um des Neuesten willen ein Kompendium wieder auflegt und die Herren in ihre durchschossenen Bücher sich sonst alles geschwind genug zu notieren pflegen. Wie viel Arten gibt es nicht, so eine Schrift auch nur im Vorbeigehen abzufertigen, aber auf keine derselben konnte sich der witzige Kopf in diesem Augenblicke besinnen. Die ästhetische und sentimentale Stimmung ist in diesem Augenblick ferne von mir. Was denken Sie, wie es dem armen Roman gehen werde? Ich brauche die Zeit indessen, wie ich kann, und es ist bei der Ebbe zu hoffen, dass die Flut wiederkehren werde. Ich erhalte Ihren lieben Brief und danke für den Anteil, dessen ich schon versichert war. Man weiß in solchen Fällen nicht, ob man besser tut, sich dem Schmerz natürlich zu überlassen oder sich durch die Beihilfen, die uns die Kultur anbietet, zusammenzunehmen. Entschließt man sich zu dem Letzten, wie ich es immer tue, so ist man dadurch nur für einen Augenblick gebessert, und ich habe bemerkt, dass die Natur durch andere Krisen immer wieder ihr Recht behauptet. Das sechste Buch meines Romans hat auch hier guten Effekt gemacht. Freilich weiß der arme Leser bei solchen Produktionen niemals, wie er dran ist, denn er bedenkt nicht, dass er diese Bücher gar nicht in die Hand nehmen würde, wenn man nicht verstünde seine Denkkraft, seine Empfindung und seine Wissbegierde zum Besten zu haben. Die Zeugnisse für mein Märchen sind mir sehr viel wert, und ich werde künftig auch in dieser Gattung mit mehr Zuversicht zu Werke gehen. Der letzte Band des Romans kann auf alle Fälle vor Michaeli nicht erscheinen. Es wäre sehr artig, wenn wir die Plane, von denen Sie neulich sprachen, darauf richteten. Das neue Märchen kann wohl schwerlich im Dezember fertig werden. Selbst darf ich nicht wohl, ohne etwas auf eine oder andere Weise über die Auslegung des Ersten gesagt zu haben, zu jenem übergehen. Kann ich etwas Zierliches dieser Art noch im Dezember leisten, so soll es mir lieb sein, auch auf diese Weise an dem ersten Eintritt ins Jahr teilzunehmen. Leben Sie recht wohl, mögen wir recht lange uns der unsrigen und unserer Freundschaft erfreuen. Zum neuen Jahre hoffe ich, Sie wieder auf einige Zeit zu besuchen. Weimar, den 21. November 1795. G.